1. Jacob wohnte weiterhin im Land Canaan, wo sein Vater Zuvor als Fremder gelebt hat. 2. Dies ist die Geschichte Jacobs, als der Siebzehnjährige Joseph mit den Sohnen von Biller und Silpa, den Frauen seines Vaters, die Schaf utet, berichtet seinem Vater, wenn von ihren schlechten Taten hort. 3. Israel liebte Joseph mehr als sein anderen Sohn, dao im hohen Alter geboren wird, die Schalbliese im besonderes, langes gewand an Fertigen. 4. Als sein Bruder erkannten, dass Vater in mehr liebte als all anderen, entwickelten sie einen tiefen Haskigen innen konnten im kein freundliches Wort entgegenbringen. 5. Einst tags hat Joseph einen Traum, den seinen Brüdern erzählt, woraufhin Hasauf in Noxunam. 6. Forderte sie auf, hort bitter, welchen Traum ich hat. 7. Wären auf dem Feld damit beschäftigt, gaben zu binden. Plötzlich richtet sich mein Garbi auf und blieb stehen, waren sich ihr Garben ringsam niederbüten und sich vor meiner Verneten eit. Sein Bruder fragten in der Raufhin, willst du etwa König über uns werden oder über uns herrschen, in Folge dessen hast den sie in noch mehr, so will wegen seiner Traum als auch wegen seiner Wort. 9. Ein weiteres Mal hatte einen Traum, den seinen Brüdern erzählt, hort ich hat noch einen Traum. Die Sun, der Mond und Elf Stern Veneten sich vor mir 10. Also die seinen Vater und seinen Brüdern berichtet, tadelte in sein Vater und fragte, was ist das für ein Traum, den du hattest? Sollen etwa ich, den Mutter und den Bruder kommen und uns vor dir auf den Boden werfen? 11. Von diesem Zeitpunkten wären sein Bruder eifersüchtig auf ihn, sein Vater jedoch behielt die Angelegenheit im Gedächtnis. 12. Eins tags, als sein Bruder nach sich hemgegangen wären, die Schaf ihres Vaters zu hüten. 13. Sagt Israel zu Joseph, den Bruder hüten die Schaf bei sich hem. Ich mochte dich zu ihnen schicken, Joseph antwortet, ich bin bereit. 14. Israel befahl ihm, geh und überprüf, ob es deinen Brüdern und der Herd gut geht, und bring mir dann Bericht, so Santo in ausdem Tal von Hebron fort, und Joseph erreicht sich hem. 15. Als auf dem Feld am Herod, traf einen Mann, der ihn fragte, was sagst du? 16. Joseph erwidert, ich such mein Bruder. Contest du mir sagen, wo sie ihr Herd weiden? 17. Der Mann antwortet, sie sind von hier weitergezogen, den ich hort sie sagen, wo wollen nach dorthin gehen, daraufhin folgte Joseph seinen Brüdern und fand sie in dorthin. 18. Als sie in bereits aus der Fern sahen, noch bever sie erregt, schmiedeten sie einen heimtückischen Plan, in zu toten. 19. Sie riefen einander zu, seit da kommt der Trauma. 20. Kommt, wir wollen in Toten und in ein Zistern werfen. Dann können wir behaupten, ein wildes Tier habe in gefressen, und wir werden sehen, was aus seinen Traumen wird. 21. Als Reuben dies hort, versucht Joseph aus ihren Handen zu retten, und sagt, nein, wir sollten in nicht Toten. 22. Reuben schlug ihnen vor, vergießt kein Blatt. Werft in stattdessen in dies Zistern auf der Wade. Aber legt kein Handen in, biebsichtigte, in später zu retten und zu seinem Vater zurück zu bringen. 23. Sobald Joseph sein Bruder erregt hat, zogen sie im sein Gewand aus, das lange, besondere Kleidungsstück, das Trug. 24. Sie packten in und warfen in die Zistern, die jedoch leer und one Wasser war. 25. Warend sie sich zum Essen niedergelassen hatten, sahen sie ein Karawane von Ismaeliten, die aus Gilead kam. Deren Kameli waren mit tragend, Balsam und Ladenum Baladen, da sie auf dem Weg nach Ägypten waren. 26. Judah fragte sein Bruder, welchen Vorteil hatten wir davon, wenn wir unseren Bruder toten und den Mord verheimlichen werden. 27. Last uns in stat dessen und die Ismaeliter verkaufen, anstatt handen in zu legen, denn ist schließlich unser Bruder, unser eigenes. Fleisch, sein Bruder stimmten diesem Vorschlag zu. 28. Als Midianitisch Handler vor Bakerman, Zogen S.I. Joseph A.U.S. der Zistern und verkauften ihnen die Ismailiter für 20 Silberstück. Die Ismailiter führten Joseph dann nach Ägypten. 29. Als Ruben später zur Zistern zurückkehrt und feststellte, dass Joseph nicht mehr die war, zeres sein Kleider als Zeichen seiner Verzweiflung. 30. Erkehrte zu seinen Brüdern zurück und rief A.U.S., der Jung ist verschwunden. Was soll ich jetzt tun? 31. Daraufhin nahmen S.I. Josephs Gewand, schlachteten einen Ziegenbock und torchten das Kleidungsstück in dessen Blatt. 32. Anschließend schickten S.I. das besondere Gewand zu ihrem Vater im IT der Behauptung, wir haben dies gefunden, sei bitte nach, ob es das Kleid deines Sohns ist oder nicht. 33. Nachdem es Genor betrachtet hat, rief entsetzt A.U.S., das ist das Gewand mein Sohns. Ein Wildtier muss ihn gefressen haben. Joseph ist zerrissen worden. 34. Jacob zerriss daraufhin sein Kleider, legte ein Trauergewand A.U.S. Sacktuchem sein Haften und trauert zerlange im seinen Sohn. 35. Obwohl il sein Son und Tochter versuchten, in zu trosten, ließ er sich nicht beruhigen, sondern erklärt, trauend word ich zu meinem Sohn ins Totenreich hinabsteigen, so betrauert in sein Vater. 36. Die Midianiter verkauften Joseph schließlich in Ägypten und Potiphar, einen Eunuchen des Pharao und den Befehlshaber der Leibwächter.